der modernen Welt in Bezug zur einstigen Flucht der Götter stehen. Es geht um die Erfahrung dieses Bezugs bei ihm. Und es geht auch um die Möglichkeit einer Wende. Das Begehen des Landes voll von Spuren der Abwesenheit der Götter kann zum plötzlichen Aufgehen des einstigen Scheinens verwandelt werden. Also ich bin in dieser Hinsicht damit einverstanden, dass es auch ein bisschen eine adventistische Erwartung gewesen ist. Also nicht nur eine Suche nach dem ersten Anfang im philosophischen Sinne, sondern auch irgendwie diese adventistische Erwartung schon mitwirkt, als er diese Reise unternimmt. Auf dieses Erlebnis hat Heidegger lange und nachsichtig gewartet. Es ist weder in Korfu noch in Olympia eingetreten. In der Altis herrschte bloß eine befremdende Stille. Das Theater von Epidaurus verhüllte sich ins Schweigen. Beim Anblick der Insel Patmos begnügte sich Heidegger mit dem Zitieren einiger Hölderlin-Verse, ohne das Land zu betreten. Erst auf Delos hatte sich das Erwartete ereignet, Zitat, das Verhüllte eines gewesenen großen Anfangs sprach aus allem. Und jetzt komme ich zu dem ersten Zitat zur Mythologie. Zitat aus dem Reisetagebuch. Delos, die Offenbare, die Unverborgen Entbergende, aber zugleich Verbergende und Bergende. Bergend das Geheimnis der Geburt des Apollon und der Artemis. Apollon, der Groß- und Hellblickende der Lichte, durch seinen Glanz gebietende. Artemis, die Pfeilschützin, die in der bergenden Wildnis heimische Geschwister beide. Großmächtiges Nahen und jähes Fernhin entschwinden zugleich ist die Art ihrer Anwesenheit. Zitat Ende. Dies ist die erste Stelle im Tagebuch, wo Heidegger Göttergestalten anführt. Es wäre allerdings bis zu diesem Moment eine pure Anmaßung gewesen. Auf Delos, sogar der Genius des Ortes, der im Namen der Insel, die offene, übersetzt in Heidegger, bewahrt geblieben ist, wirkt daran mit, dass das Philosophem auf seine mythische Entsprechung findet. Was ist das Philosophem, das ich meine? Das gemeinte Philosophem ist einer der heideggerschen Leitgedanken des Spätwerks und wird jetzt als das Ineinste von Unverborgenheit und Verborgenheit formuliert. Dieses Ineinen, das Spiel nimmt, nun quasi mythische Gestalt an oder versinnbildlicht in den Leto-Kindern. Sie werden als das Geheimnis der Lichtung heraufbeschworen. Sie als Götter des Lichts und der Bergung haben einen ähnlichen Bezug zu dem Ort ihrer Geburt, nämlich dem Offenen, wie dieses Verhältnis in dem einige Jahre später in Athen gehaltenen Vortrag erläutert wird. Jetzt kommt das Zitat, das möchte das erklären. Leto-Kinder zum Delos, so verheilt sich das Licht zum Offenen. Das Licht vermag das Anwesende nur erhellen, wenn das Anwesende schon in ein offenes und freies aufgegangen ist und darin sich ausbreiten kann. Diese Offenheit wird durch das Licht erhellt, aber keineswegs erst herbeigebracht und gebildet. Die Sprache der Griechen nennt dieses alles Offene als gewährende Freigabe des Freien, die Aletheia, die Unbekannte. Verborgenheit. Zitat aus Denkerfahrungen. Wenn aber diese Aletheia-Erfahrung zum Andenken und dadurch das Denken zum mythisch-religiösen Danken wird, dann gibt es keine andere Sprache mehr als die klassische mythologische Sprache, die Worte eines Homers, Pindars und Hölderlins, und es gibt auch keine andere Vorstellungswelt als die von ihnen geprägte und von dem Geist der deutschen Klassik vermittelte, von Winckelmann bis Walter F. Otto. Es ist erstaunlich, wie auch Heidegger, der eine solche klassische Vermittlung immer in Frage stellte, trotz allem ihr verpflichtet geblieben war. Aus dem ausgeführten Zitat des Tagebuchs lassen sich die Worte Walter F. Ottos heraushören. Sein Apollon- und Artemis-Porträt wird hier neu belebt. Von Zitat zu Zitat, das kann man nachweisen. Ich zitiere nur einige Sachen. Wenn Heidegger Apollon den Groß- und Hellblickenden, den Lichten, den durch seinen Glanz gebietenden nennt, erinnert man sich an Ottos Charakterisierung. Die Apollon-Darstellungen, Zitat, kennzeichnen ihn, nämlich Apollon, durch die Größe der Haltung, durch die Macht des Blickes und das Erhellende und Befreiende seines Auftretens. Walter F. Otto, die Götter Griechenlands und so weiter. Er sei der Griechischste, sagt er, den Göttern, Zitat, dessen Auge uns aus der Ferne grüßt und dessen Erscheinung von so lichtestem und zauberhaftem Glanz umflossen ist und so weiter. Er ist mit seiner Schwester unnahbar, sie, Artemis, ist die Immerferne, die Pfeilschützin und zum Wesen des Apollons gehört die Entrückheit. Einen Teil des Jahres blieb er in geheimnisvollen Ferne, um erst mit dem Frühling zurückzukehren. Dieses letztere Moment bot dann Heidegger den Anlass, die Einheit der Entrücktheit und der lichten Ankunft des Gottes als Anwesenheit in der Abwesenheit deuten zu können. Zitat, großmächtiges Nahen und jedes Fernhin entschwinden zugleich ist die Art ihrer Anwesenheit. Mag aber hier Heidegger den Namen Ottos überhaupt nicht erwähnt haben, er hat es früher getan. In den Vorlesungen über Hölderlins Gedicht Der Rhein beruft er sich sowohl auf die Götter Griechenlands als auf das Dionysos-Buch, und zwar mit einer Bemerkung, die seinen Anteil an Letzteren verrät. Zitat. Mythos und Kultus des Dionysos hat jetzt Walter F. Otto in seinem schönen und wertvollen Buch Dionysos dargestellt. Otto hat auch, freilich ohne die entscheidenden metaphysischen Zusammenhänge zu berühren, die eben dargestellte Deutung des Maskenwesens des Dionysos, die ich ihm gelegentlich seines hiesigen Vortrages über Dionysos vor einigen Jahren vorgelegt habe, in sein Buch aufgenommen. Zitat Ende, also er verrät, dass eigentlich das ganze Kapitel über das Maskenwesen Dionysos von sich selbst stammt und das war eigentlich eine Kolportation von Otto. Aber er sagt auch, dass er die metaphysischen Zusammenhänge nicht berührt hat und das möchte ich dann jetzt eruieren, was sind die. Das erwähnte Kapitel des Dionysos-Buches betrifft eigentlich die gleiche Problematik der griechischen Göttererscheinung, die in Apollons Gestalt als eine Einheit des mächtigen Nahens und jenen Entrücktseins betrachtet wurde. Dies wird jetzt unmittelbar aufgefasst, als Gott der Unmittelbarkeit à la Hölderlin, in das Dämonische gedreht und in die Paradoxie gesteigert. Ottos Dionysos ist der kommende Gott, der völlig unerwartet, alles in Aufruhr setzend erscheint, der aber jedoch kein Gegenüber ist, nie wirklich da ist. Zitat, die Maske ist Symbol und Erscheinung dessen, was da ist und zugleich nicht da ist. Unmittelbarste Gegenwart und absolute Abwesenheit in einem. Sie stellt ihn gewaltsam, unausweichlich in die Gegenwart hinein und entzieht ihn zu gleicher Zeit in das unsagbar Ferne. Sie erschüttert durch eine Nähe, die zugleich Entrücktheit ist. Die letzten Geheimnisse des Daseins und Nichtseins starren die Menschen mit ungeheuren Augen an. Zitat von Otto. Diese Nachbarschaft von Sein und Nichtsein wird von den Verehrern des Gottes in der Ekstase, im Zustand des heiligen Wahnsinns erlebt. Der Anblick dieses Geistes der Doppelseitigkeit, des Urphänomens der Zweiheit, der leibhaft gegenwärtigen Ferne. Das ist auch ein Zitat von Otto, also ein Urphänomen der Zweiheit, der leibhaft gegenwärtigen Ferne, macht einen rasend. Und jetzt kommt dazu die Heideggersche Interpretation, soweit Ottos Darstellung, deren verschwiegene metaphysische Zusammenhänge von Heidegger folgendermaßen expliziert werden. Zitat, Dionysos ist die Seligkeit zauberischer Berückung und das Grauen eines wirren Entsetzens. Er ist das eine, indem er das andere ist, das heißt er ist, indem er ist zugleich nicht, indem er nicht ist, ist er. Sein aber heißt für die Griechen Anwesenheit Parousia. Anwesend wäst dieser Halbgott ab und abwesend wäst er an. Das Sinnbild des Anwesenden, Abwesenden ist die Maske. Diese ist ein ausgezeichnetes Symbol des Dionysos, das halt metaphysisch-griechisch verstanden der ursprünglichen Bezogenheit von Sein und Nichtsein, Anwesenheit und Abwesenheit aufeinander. Umgekehrt ist gerade dieses Symbol als Dionysos ein entscheidender Beleg für die Wahrheit unserer Deutung der Seinserfahrung der Griechen. Dies ist zweifellos ein Weg, wohin der Mythologe Heidegger nicht mehr zu folgen vermag. Das Mythische weist jedoch auf das Philosophem hin und sie bewahrheiten sich gegenseitig. Der Gott der Griechen, der nietzscheanisch gesprochen ein Jahr des wildesten und zeugerischen Drang unerschöpfbaren Lebens und zugleich ein Nein des furchtbarsten Todes der Zernichtung sei, gilt für Heidegger als ein Sinnbild jener paradoxen Seinserfahrung der Griechen, nach der das Sein in der Weise der Halbgötter gedacht wird. Es ist ein solches Sein, schreibt Heidegger, das als solches wesenhaft nicht Sein ist. Auf diesem Grundzug der Deutung können sich dann mehrere mögliche Weiterführungen ergeben. Erstens, das Dionysos-Mythologem enthalte die griechische Entsprechung der heideggerschen Existenzbegriffes. Das ist dann die zweite These. Wie es von der Einführung in die Metaphysik heißt, Sein sagt für die Griechen die Ständigkeit in dem Doppelsinne von Physis und Usia. Nichtsein heißt demnach aus solcher in sich entstandenen Ständigkeit heraustreten, Existastei. Existenz, existieren bedeutet für die Griechen gerade Nichtsein. Der wahnsinnige Gott lasse dann in der Ekstase jenen Grundzug der menschlichen Existenz erkennen, dass der Mensch wesentlich immens schon über sich hinaus und in diesem Sinne verrückt sei. Das ist ein Zitat oder eine Anführung aus seinem Vortrag in Frankreich, nämlich im Fernsehen in Frankreich. Die anderen Interpretationen des Dionysos-Mythologems lasse ich jetzt aus, nämlich natürlich kann man natürlich auch die Technik-Passagen aus der Einführung in die Metaphysik noch hinzunehmen als gewaltsamen Einbruch in die Sphäre des Seienden und dadurch als ein Gott der Kunst und ein Gott des Dichters. Aber das möchte ich jetzt weglassen, weil die Zeit leider sehr kurz ist. Und zuletzt möchte ich noch über Athene die Ergänzung geben. Also ich weiß nicht, wie wir mit der Zeit sind. Ja, die Zeit schon vorüber. Also ich lasse dann es einfach dann weg. Ich sage nur, dass nach dem Apollon und Dionysos Porträt könnte man, und das ist doch sehr interessant, nämlich die Athene-Gestalt aus der Herkunft der Kunst, das ist der Athener Vortrag von Heidegger, wo die Zitate wörtlich aus vom Ottos Buch stammen, und zwar ganze Passagen, 10 Zeilen lang, und zwar wie er dann zwei Aspekte von Athene, die Hellaugigkeit und das vielfältig ratende Aspekt ins eine bringt und dann das als die Zueinandergehörigkeit und Einheit von Techne und Physis versteht. Also hier wird ein Mythologem, nämlich der helle Blick der Athene als Paradigma dazu genommen, wie dieses sich hervorgehen als Physis und hervorbringen als Techne eigentlich zueinander gehören. Das leider kann ich dann nicht mehr vorlesen, also ich komme ja wirklich nur zum Schluss. Wir können also letzten Endes dessen gewahr werden, wie auch das Mythische dem Denken Beistand gegeben hat. In diesem Sinne gehören auch die mythischen Gestalten des Apollon, des Dionysos und der Pallas Athene zu jenem Gespräch zwischen Dichtern und Denken, von dem Heidegger erhoffte, es blicke in jenes Kommende voraus, das eine Überwindung unserer neuzeitlichen Heimatlosigkeit und damit eine neue Einkehr in das Gefährt von Erde und Himmel, Sterblichen und Götter verspricht. Auch Heideggers Reise nach Griechenland wurde im Zeichen einer solchen Hoffnung unternommen und vermutlich deshalb hat er lebenslang darüber geschwiegen, das sagt Petzet, dass er nie über diese Reise gesprochen hat. Die Veröffentlichung seiner Aufzeichnungen hat nun dieses Schweigen gebrochen, freilich ohne das Rätsel aufzulösen. Jedes Warten und Harren des Homo religiosus wird auch weiterhin mit der Mahnung vom letzten Gott versiegelt, der ganz andere gegen die Gewesenen, zumal gegen den Christlichen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.